Beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spaltet sich die Erde. Und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen,